In den letzten Wochen haben wir euch ja schon die Wahlprogramme der FDP, der Linken, der AfD und der Grünen vorgestellt. Nächste Woche haben wir noch das Wahlprogramm der CDU dabei. Und das heißt, diese Woche stellen wir euch das Wahlprogramm der SPD vor. Unter dem Titel "Aus Respekt vor deiner Zukunft" hat die SPD auf 66 Seiten festgehalten, was sie in den kommenden Legislaturperioden gerne umsetzen möchte. Und was das alles ist, fassen jetzt Jonas, Leo und Eva für euch zusammen. Außenpolitisch will die SPD vor allem als Friedenspartei agieren und mehr auf Diplomatie und Krisenprävention setzen. Um die Friedenssicherung zu garantieren, wollen sie die Bundeswehr besser ausrüsten und den Einsatz von unbewaffneten Drohnen internationalen Regeln unterstellen. Außerdem wollen sie durch eine finanzielle und substanzielle Förderung die globale Impfkampagne voranbringen. Die USA sieht man als Partner, das Vereinigte Königreich als freundlichen Nachbarn, mit dem man konkurriert. Bei China, Russland und der Türkei setzt die SPD auf Dialog, will aber ihre Position bei Menschenrechtsverletzungen deutlich machen. Des Weiteren wollen die Sozialdemokraten die EU in vielen Bereichen weiter stärken. In der Flüchtlingspolitik setzt sich die SPD für eine Reform des Dublin-Systems ein. Das bedeutet, Flüchtlinge werden solidarischer über die EU verteilt. Die Seenotrettung soll entkriminalisiert und durch die EU gewährleistet werden. Für die Flüchtlinge selbst soll der Zugang zu Deutschkursen gewährt sowie Arbeitsverbote abgeschafft werden. Gut integrierten Menschen soll außerdem ein dauerhaftes Bleiberecht ermöglicht werden. Wir kommen zum Bereich Bildung. Bildung geht heutzutage nicht mehr ohne Internetzugang. So wollen die Demokraten jedem Schulkind ein mobiles Endgerät zur Verfügung stellen, sowie die Verfügbarkeit von schnellem Internet an Schulen und Universitäten verbessern. Relevant für uns Studis ist dabei, künftig sollen weniger Befristungen in der wissenschaftlichen Arbeitswelt vorherrschen und Promovierende für ihre Leistung gerecht bezahlt werden. BAföG ist natürlich auch ein großes Thema. Die SPD strebt eine schrittweise Rückkehr zum Vollzuschuss an und sie weiten die Förderansprüche aus. Um die Digitalisierung in Deutschland voranzubringen, wollen die Sozialdemokraten im Laufe der 2020er jedem Haushalt und Unternehmen eine Bandbreite von 1 Gigabit pro Sekunde garantieren. Damit das Internet für jeden und jede auch bezahlbar wird, fordern sie Sozialtarife für SchülerInnen, Studierende und Menschen mit geringem Einkommen. Sämtliche Verwaltungsleistungen sollen so schnell wie möglich auch digital zur Verfügung stehen und dadurch soll auch das Antragsstellen vereinfacht werden. Die SPD stellt sich zum Schutz von JournalistInnen und FreiheitskämpferInnen gegen eine Klarnamenpflicht im Netz. Letztlich fordern sie, wie die Grünen auch, eine europäische öffentlich-rechtliche Medienplattform. Im Bereich Finanzen wollen die Sozialdemokraten den Zugang zum Arbeitslosengeld erleichtern und die Grundsicherung zu einem Bürgergeld weiterentwickeln. Um einen gleich guten Zugang aller zu medizinischer Versorgung zu sichern, will die SPD die Bürgerversicherung einführen. Außerdem sollen die Arbeitsbedingungen und Löhne in der Pflege verbessert werden. Allgemein soll der Mindestlohn für alle auf 12 Euro angehoben und ein Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten eingeführt werden. Die Steuern will die SPD durch eine Einkommensteuerreform senken. Allerdings will sie die Vermögensteuer wieder einführen und den Soli für Spitzenverdiener beibehalten. Die SPD will kein weiteres Anheben des Renteneintrittsalters. Des Weiteren soll die Gesamtheit der Erwerbstätigen, also auch BeamtInnen oder Selbstständige, in die Rentenversicherung aufgenommen werden. Wer Respekt vor der Zukunft hat, hat auch den Klimaschutz in Sicht. Ab 2045 soll Deutschland daher klimaneutral sein. Für dieses Ziel fokussiert sich die SPD auf die große Energiewende. Ein weiteres Motto also: Solar, Solar, Solar. Künftig sollen Solarzellen auf allen öffentlichen und gewerblichen Neubauten sowie Supermärkten und jedem geeigneten Dach installiert werden, um dem steigenden Stromverbrauch entgegenzuwirken. Unternehmen, die Subventionierung bekommen und klima- und umweltschädlich handeln, werden weiterhin die Subventionen gekürzt. Und mit den Roten gilt Reuse und Recycle. Denn dem Verbrauch und der Verschwendung von Materialien wird mit einer integrierten Kreislaufwirtschaft entgegengewirkt. Abschließend noch ein kurzer Überblick über andere Themenfelder. Die SPD fordert Paritätsgesetze für Länder, Kommunen und den Bundestag. Allgemeiner formuliert, fordern sie die Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen bis 2030. Um dies zu erreichen, sollen unter anderem Verhütungsmittel kostenlos zur Verfügung gestellt und auch die Erforschung von Verhütungsmitteln für Männer gefördert werden. Paragraph 219a wollen sie abschaffen. Reformiert werden soll hingegen das Transsexuellengesetz. Unter anderem sollen psychologische Gutachten und gerichtliche Entscheide zukünftig für Geschlechtsanpassungen wegfallen. Die Sozialdemokraten befürworten es, das Wahlalter auf 16 zu senken. Auf dem Wohnungsmarkt soll ein zeitlich befristetes Mietmoratorium für Entlastung sorgen, das Mieterhöhungen nur im Rahmen der Inflationsrate ermöglicht. Cannabis wollen die Sozialdemokraten in kleinen Mengen entkriminalisieren. Ja, super, danke an Jonas, Leo und Eva für diese Zusammenfassung. Alle bisherigen Wahlbeiträge könnt ihr euch übrigens jederzeit online anhören auf campusradio.de.